Ich bin nicht dumm, ich bin sehr geil, denn ich bin ein Merchant und kauf ein Beil. Merchant in Ragnarok Online. Ich bin ein Merchant, trage Beil, doch Monster kloppen nicht mit dem Teil. Merchant in Ragnarok Online, hilflos. Ich bin klein und weiß, wie man andere über den Tisch zieht, aber bei Monstern hört der Spaß auf. Ich bin ein Merchant, habe ein Beil, aber ach, scheiß, Digga. Ich habe keine Skills, kann Revolution lernen. Der Merchant ist sauer. Ich bin so geil, mein Hammer teilt nur ein Beil, das kein Schaden macht. Die Monster lachen schon, wenn die einen Merchanten sehen. Digga, was soll ich machen? Scheiß Job, aber wenn ich erstmal Kinetik bin, oh ja. Dann gnade euch Gott, ihr scheiß Monster. Ich puste euch dann mit Kraft. Ragnarok Online.